Super Katzi, Super Katzi, du bist der Held auf dieser Welt. Super Katzi, Super Katzi, du fliegst mit überschaulich dieser Welt. Dann haucht der Wind das Eis zum Schmelzen. Alle Anwesen rein, ruf Lärm, alle Gläser. Pass bloß aus und fliegst du in den Fräser. Super Katzi, Super Katzi, flieg nie besoffen. Super Katzi, Super Katzi, sonst wirst du erstochen. Man riecht zum Verweiten in jeder Kneipe. Es ist deine Aufgabe, die Gläser zu leeren. 30 Minuten, alle Gläser sind leer. Wo bist du? Das Wissen ist nicht schwer. Super Katzi, Super Katzi, du bist der Held auf dieser Welt.